Fünftes Kapitel: Das kritische Zentralproblem der Ketzergeschichte. Ich lege jetzt das Zentralproblem der mittelalterlichen Ketzerüberlieferung bloß. Um zu ihm vorzustoßen, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf die Verbreitung der Ketzer im Mittelalter. Der nicht unterrichtete Leser stellt sich die Protestation gegen die herrschende katholische Kirche, das Ketzertum, als gelegentliche Einzelerscheinungen im religiösen Leben des Mittelalters vor. Sein Erstaunen ist berechtigt, wenn er von der gewaltigen Verbreitung der Ketzerei und der ungeheuren Zahl der Ketzer zu hören bekommt. Lassen wir uns einmal von den Forschern erzählen, was sie über die Ausbreitung der Ketzerei aus den Quellen erschlossen haben. Der Gegensatz Häresie und Kirche war in der ganzen christlichen Welt, wenn auch nicht in gleicher Stärke, vorhanden. Im Süden wogte und brandete im Anfang des 13. Jahrhunderts mächtiger als jemals die Flut des Katharertums. Es erfüllte die Städte Italiens, besonders der Lombardei. Es war übermächtig in der Provence und verbreitete sich von dort ausstrahlend weithin über die französischen Landschaften. Seite 887 und 888. Auch innerhalb Deutschlands begegnet man im 12. Jahrhundert dem Katharertum, bald hier, bald dort. Nicht nur in ganz Frankreich, sondern überall in den Städten Brabants seien sie, die Katharer, zu finden. Seite 889. Besonders in den Rheingegenden und im südlichen Deutschland sind ihre Spuren seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts in den Quellen nachweislich. Gleichzeitige Geschichtsschreiber berichten mit Schrecken von der großen Zahl dieser Priestergegner, so namentlich um das Jahr 1200 der Augustiner Wilhelm in seiner englischen Geschichte. Es gäbe in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland ganze Landschaften, wo so viele Menschen von der Pest der Häresie angesteckt seien, dass man glauben könne, sie seien zahlreicher als der Sand am Meer. An die Stelle der Katharer traten dann, wie wir bereits hörten, die Waldenser. Und wie vordem die Katharer, so schufen sich jetzt auch die Waldenser im südlichen Frankreich und in Oberitalien, in der Lombardei, Kernpunkte ihrer Wirksamkeit. In Deutschland bemerkt man die neuen Ketzer zuerst und besonders wieder im Süden und am Rhein. In der Stadt Trier hatten sie um 1230 nicht weniger als 3 Schulen. Am Oberrhein hatten sie in Straßburg einen Hauptsitz, doch waren sie über das ganze Elsass verbreitet. In Straßburg wurden 1211 ungefähr 80 Genossen verbrannt. In Bayern fand man sie überall. In der Mitte des 13. Jahrhunderts bestanden in der Diözese Passau an mehr als 40 Orten waldensische Kreise. Seit den 901 und 902. Im Südosten des Reiches war ihre Zahl so groß, dass sie sich als Geheimkirche organisieren konnten. Waldensische Scholae gab es an 12 verschiedenen Orten. Alle, Mann und Weib, seien unermüdlich zu lehren und zu lernen. Sei einer auch nur eine Woche lang Schüler gewesen, so suche er bereits einen anderen, um ihn zu unterweisen. Seite 398. Im Herzogtum Österreich schätzte man damals die Zahl der Waldenser auf über 80.000, Seite 400. In Böhmen und Mähren war die Menge der Ketzer kaum zu zählen. Aber damit noch nicht genug. Wir hören nämlich, dass außerhalb der waldensischen Hauptgruppe an vielen Orten noch Sondersekten existierten. So gab es zum Beispiel in Deutschland zahlreiche Anhänger der Sekte vom Freien Geist. Vor allem machten die sogenannten Beginnen und Begarden die Flut des Ketzertums noch mehr anschwellend. Die Beginnen waren, wie uns die gefälschten Quellen glauben lassen wollen, Asketinnen, die nach Art der Nonnen, aber ohne bindendes Gelübde lebten. Veranlassung zur Gründung der Beginenhäuser soll der Umstand gewesen sein, dass der Andrang zu den Nonnenklöstern so groß war, dass er durch die vorhandenen Klöster nicht befriedigt werden konnte und sich neue Formen schuf. Wie gesagt, so stellen die Quellen den Anlass und das Wesen des Beginen- und Begardentums dar. In Wirklichkeit gibt es jedoch, wie Keller, Seite 28, mit Recht hervorhebt, kaum ein Gebiet, welches dunkler ist als die Geschichte dieser Begarden und Beginen. Man male sich doch auch nur einmal so eine Gesellschaft freiwillig in Askese zusammenlebender Frauen in Gedanken aus. Uns interessiert hier nur, dass schon bald nach der harmlosen Gründung ihrer freiwilligen Asketenvereine die kirchenfrommen Beginen und Begarden in den Geruch der Häresie kamen und der Inquisition verfielen. Kaiser Karl IV. Besonders ließ sich die Ausrottung der ketzerischen Begarden sehr angelegen sein. Der Kaiser rühmt 1369 von Kerlinger, einem Inquisitor, dass er die Sekte der Begarden und Beginen in den Kirchenprovinzen Magdeburg und Bremen, in Thüringen, Sachsen und Hessen vernichtet habe. Auch diese asketischen Männer und Frauen füllen also das schon beträchtliche Kontingent der Ketzer noch weiter auf. Die Gesamtzahl der Beginen in Deutschland schätzte der Bischof Johann von Straßburg im Jahre 1318 auf über 200.000, Seite 426. Angesichts so gewaltiger Ketzermassen im Spätmittelalter fragt man sich erstaunt und zweifelnd, aber wo war denn damals die römische Kirche? War sie überhaupt noch da? Sie war wohl wirklich noch da, denn sie erwies sich als äußerst lebendig und rührig und verfolgte und verbrannte die Ketzer mit viel Eifer, wenn und wo sie ihrer habhaft werden konnte. Wie uns die Quellen also kundtun, bestand im Spätmittelalter das Ketzertum durch ganz Europa in einer ungeheuren Ausbreitung. Mögen die gefälschten Quellen nun auch über die Namensbezeichnungen und Glaubenslehren dieser Ketzer noch so viele Lügen auftischen, an der nackten historischen Tatsache, dass es damals Ketzer als Gegner Roms in ungeheurer Masse gegeben hat, kann kein Zweifel sein. Und doch komme ich jetzt mit der an dieser Stelle ohne nähere Erklärung geradezu monströs klingenden Behauptung: Es ist unmöglich, dass im Spätmittelalter eine so ungeheure Anzahl von Gegnern Roms überhaupt gelebt haben kann. Ich erkläre das Dasein so verbreiteter Ketzermassen für glattweg unmöglich.